Guten Abend, meine Damen und Herren. Vergeltung für britische Bomben auf den Irak? Das war wohl vielfach der erste Gedanke, als die Nachrichtenagenturen einen Raketenanschlag aus dem Londoner Regierungsviertel meldeten. Schnell hat zwar Scotland Yard die irische republikanische Armee als Urheber identifiziert, doch jedermann war klar, dass auch von Saddam Hussein mobilisierte Kommandos hätten bis zur Downing Street Nummer 10 vordringen können. Vor anderem lehrte das der Anschlag, über den wir gleich berichten werden. Osama dann Nachrichten um das Kriegsgeschehen, in dem der Irak erneut zu terroristischen Anschlägen aufgerufen hat. Und aus Washington Informationen über die Diskussion um den wohl jetzt bevorstehenden Landkrieg um Kuwait. Unterdessen ist in Bonn eine Kontroverse um Ausschluss oder Einbeziehung der PLO in einen Nachkriegsfriedensprozess für die Region entbrannt. Wir berichten darüber. Weitere Themen: neue Finanzforderungen aus dem Osten und Verkehrsplanungen für die neuen Bundesländer. Dann Diebkens Regierungserklärung und der Prozess gegen Harry Tisch. Schließlich, auch das gehört zum Tagesgeschehen, Weiberfasnacht in Köln, diesmal in Aschermittwochsstimmung. Zunächst aber zum Anschlag auf den Amtssitz des britischen Premierministers. Über Tathergang, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen jetzt direkt aus London unsere Korrespondentin Margarete Limberg. Der gescheiterte Raketenanschlag auf Downing Street No. 10 hat die Öffentlichkeit hier natürlich zutiefst schockiert, obwohl das Attentat ja noch glimpflich ausgegangen ist. Es gibt keine Toten, nur einige leicht Verletzte. Aber den Ministern und Parlamentariern, die sich zur Zeit der Explosionen in Whitehall befanden, schlotterten doch die Knie. Es war kurz nach 10 Uhr heute Morgen, als drei Raketengeschosse aus einem weißen Ford Transit, der unweit des Verteidigungsministeriums, wenige hundert Meter von Downing Street No. 10 abgestellt war, abgefeuert wurden. Eine dieser Raketen explodierte direkt im Garten von Downing Street No. 10, beschädigte die Rückseite des Gebäudes und ließ die Fenster erbeben. Das Kriegskabinett, das genau zu diesem Zeitpunkt tagte, entging umherfliegenden Glassplittern nur, weil die Fenster zum Kabinettssaal gegen Anschläge dieser Art besonders gesichert sind. Die Regierung bewahrte einen kühlen Kopf und setzte die Beratungen nebenan fort. Business as usual lautete die Parole John Majors. Der Premierminister beantwortete dann auch heute, wie an jedem Donnerstag, im Unterhaus die Fragen der Abgeordneten. Natürlich wurde er auch auf den Anschlag hin angesprochen. Es gebe keinen Zweifel, so John Major, dass es das Ziel dieses Anschlags gewesen sei, das Kabinett zu töten und die britische Demokratie zu unterhöhlen. Aber die britische Demokratie lasse sich nicht erpressen. I think it is clear from the timing of the attack this morning that does suggest it was a deliberate attempt this morning both to kill the cabinet and to do damage to our democratic system of government. In Großbritannien ist man natürlich aufs Äußerste beunruhigt, dass die Terroristen direkt das Nervenzentrum der britischen Politik und dies aus allernächster Nähe anvisieren konnten, obwohl man die Sicherheitsmaßnahmen nach den Terrordrohungen aus Bagdad massiv verschärft hatte. Es steht inzwischen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden fest, dass der Anschlag auf das Konto der IRA und nicht das arabischer Terroristen geht, wie man zunächst hätte vermuten können. Der Raketenangriff zeigt ganz eindeutig die Handschrift der IRA. In Nordirland hat es ähnliche Angriffe in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Die These, die Terroristen hätten womöglich im Auftrag Iraks gehandelt, wird hier von Sicherheitsexperten für wenig wahrscheinlich gehalten. Nach vorübergehender Ruhe hat die IRA jetzt bewiesen, dass sie präsent ist, dass sie effektiv ist und sie hat ihr Hauptziel erreicht, enorme Publizität und eine tiefgreifende Verunsicherung des Establishments. Natürlich diskutiert man nun, wie es zu diesem Anschlag überhaupt kommen konnte, trotz der massiven Polizeipräsenz im Regierungsviertel. Es wird in Sicherheitskreisen vermutlich ein paar rote Ohren gegeben haben, aber man ist sich auch klar darüber, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann, schon gar nicht in London, wo es hunderte, ja tausende mögliche Angriffsziele für Terroristen gibt. So viel live aus London. Neuerliche Terrorismusdrohungen aus dem Irak gegen alle Kriegsgegner und deren Verbündete unterstreichen, dass die vielfach zunächst im Zusammenhang mit dem Londoner Anschlag geäußerten Vermutungen über aus Bagdad gesteuerte Attentäter wenigstens genauso nahe lagen wie die Annahme einer Täterschaft der irischen Terroristen. Aus Amman zur Lage dort nun Marcel Pott. Wenige Stunden nach der Ermordung eines amerikanischen Angestellten des US-Luftwaffenstützpunktes in der Südtürkei, bei der es sich vermutlich um einen Terrorakt handelt, hat der Irak den Aufruf an alle Araber und Muslime wiederholt, aus dem Untergrund heraus amerikanische und westliche Ziele anzugreifen. Die Aufforderung zum Terrorismus erfolgte über Radio Bagdad, das Anfang dieser Woche mehrfach verschlüsselte Meldungen an sogenannte revolutionäre Zellen verbreitet hatte. Seit Ausbruch der Feindseligkeiten am Persischen Golf am 17. Januar sind weltweit mindestens 72 Anschläge gegen Personen oder Sachen verübt worden, die 4 Todesopfer gefordert haben und in Zusammenhang mit dem Golfkonflikt gebracht werden. In Amman haben Parlament und Bevölkerung mit sichtlicher Befriedigung auf die Rede von König Hussein reagiert, in der er den Amerikanern vorgeworfen hatte, irakische Frauen und Kinder in einem ungerechten Krieg zu töten, der auf die Zerstörung des Irak gerichtet sei. Aus Bagdad berichteten westliche Korrespondenten von weiteren Luftangriffen, unter anderem auf das Zentrum der 4-Millionen-Stadt, bei denen 6 Zivilisten umgekommen und 15 Personen verletzt worden sind. Die staatlich gelenkte Presse in Bagdad veröffentlichte etwa gleichlautende Kommentare, in denen der irakischen Bevölkerung bedeutet wurde, die von den USA dominierten multinationalen Streitkräfte seien darauf aus, den Irak dem Erdboden gleichzumachen. Entgegen der Darstellung amerikanischer Militärs und Politiker, die Alliierten bombardierten nur militärische Ziele, schilderten westliche Journalisten, die unter Aufsicht des irakischen Informationsministeriums mehrere Provinzstädte besucht hatten, erhebliche Zerstörungen in Wohngebieten, wodurch eindeutig Zivilisten betroffen waren. In diesem Zusammenhang ist die Ankündigung amerikanischer Militärs in Saudi-Arabien zu erwähnen, die Alliierten würden künftig möglicherweise auch zivile Einrichtungen angreifen, da der Irak sie bewusst für seine Kriegsführung missbrauche. Der Bombenkrieg gegen den Irak und gegen Stellungen in Kuwait ging also auch heute weiter. Doch der Zeitpunkt der Entscheidung über den Landkrieg ist offenbar nahegerückt. Die Diskussion darüber in Washington im Vorfeld der Reise des Verteidigungsministers und des Generalstabschefs nach Riad skizziert Klaus Kleber. Die Entscheidung wird schwerer sein, als die, den Krieg zu beginnen, sagt ein Fachmann. Selbst wenn alles so gut läuft wie nur möglich, werden die amerikanischen Verluste nach Beginn der Landoffensive dramatisch steigen. 13 Gefallene in 3 Wochen. Das ist die Bilanz bisher. Und sie hat das Durchhaltevermögen der amerikanischen Öffentlichkeit nicht getestet. Das kommt erst, wenn der Bodenkrieg beginnt. Softening up, aufweichen, nennt die verharmlosende Sprache der Militärs die Phase, in der der Krieg jetzt noch ist. Die Luftangriffe sollen die irakischen Stellungen sturmreif schießen. Wie weit man damit gekommen ist, ist die entscheidende Frage. Und offenbar hat niemand eine klare Antwort. Es gibt trotz aller Zensur interessante Widersprüche, sogar zwischen den Generälen, die dazu in Riad die offizielle Version verbreiten. Der Franzose erklärte, 30% der gegnerischen Fronttruppen seien ausgeschaltet. Der Brite wollte von solchen Zahlen nichts wissen und sagte, das Hauptziel der dauernden Bombenangriffe sei, den Gegner zu demoralisieren, zum Beispiel durch tagelangen Schlafentzug. Der Amerikaner sah das wieder anders und sagte, sein Ziel sei, die Gegner auszuschalten. Damit haben wir eine offizielle Stimme zu jeder denkbaren Version. Auch die inoffiziellen Pentagon-Quellen versiegen, wenn man genaue Zahlen braucht. Jemand aus dem Geheimdienst wird zitiert, der gesagt haben soll, dass jetzt 600 irakische Panzer vernichtet seien. Das ist eine Menge, aber Irak hat 5000 davon und außerdem ist die Zahl unzuverlässig. Sie kann zu niedrig sein, weil zum Beispiel Panzer in Bunkern getroffen wurden, ohne dass man das von außen sah. Sie können aber auch zu hoch sein, weil Attrappen bombardiert wurden oder weil irakische Soldaten nach Angriffen in ihren Stellungen Ölfässer anzündeten, um brennende Panzer vorzutäuschen. Die verantwortlichen Offiziere wissen das hoffentlich ein bisschen genauer, als sie uns mitteilen, und sie werden ihrem Präsidenten auch eine bessere Entscheidungsgrundlage geben können als uns. Aber harte Tatsachen sind das alles nicht. Die einzig sichere Methode, herauszufinden, wie stark die irakischen Verbände noch sind, ist der Angriff, sagt General Powell, und dann ist es zu spät. Der Präsident und General Schwarzkopf haben gesagt, sie wollten den Angriff so lange hinausschieben, bis sicher ist, dass der Krieg zu Lande mit einem Minimum an alliierten Verlusten geführt werden könne. Das klingt gut, darf aber nicht wörtlich genommen werden, denn so gesehen könnten die Luftangriffe noch ewig weitergehen. Andere Termine aber drängen. In den nächsten 10 Tagen werden die Nächte mondlos und die Gezeiten günstig sein für Landeoperationen. Im März aber kommen die Sandstürme und der Fastenmonat Ramadan, eine schlechte Zeit für Offensiven im heiligen Land des Islam. Trotz allem aber offenbar keine Eile. Abgeordnete des Geheimdienstausschusses, die gestern von höchsten Militärs informiert wurden, kamen beruhigt aus der Sitzung. Nichts wird überstürzt, meinten sie erleichtert. Aber fast nach dem Rheinland bleibt es uns und Ihnen nicht erspart, dass wir über einen Terroranschlag und über den Krieg berichten. Die irische Terrororganisation IRA hat heute einen Granatenanschlag auf den britischen Regierungssitz Whitehall verübt. Dazu ein Live-Bericht von Margarete Limberg aus London. Zur aktuellen Lage im Golfkrieg führen wir ein Gespräch mit Ulrich Tilgner in Amman. Aus Paris berichtet Wolfgang Kozian über eine Pressekonferenz von Präsident Mitterrand. Gieselherr Sorge fasst aus Washington die Befragung von Verteidigungsminister Cheney und Generalstabschef Paul durch Mitglieder des Kongresses zusammen. Die weiteren Themen dieser Sendung: Finanzminister der Länder beraten über Osthilfe, Verkehrsminister Krause über seine Pläne in Ostdeutschland, Justizminister Kinkel über seine Probleme mit der DDR-Justiz. Berlins regierender Bürgermeister Diepken gab seine Regierungserklärung ab. Der Bundesgerichtshof hat über die Behandlung früherer DDR-Spione beraten. Auf Haiti wurde der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes vereidigt. Schließlich fragen wir an der Wall Street nach dem Geschäft an der Börse und bieten Ihnen einen Überblick über die Pressestimmen von morgen. Im Amtssitz des Premierministers von Großbritannien, im Hause Nummer 10 in der Downing Street, saß heute Vormittag Regierungschef John Major mit seinem Kriegskabinett zusammen, um über den Golfkrieg zu beraten. Plötzlich ging vor dem Amtssitz von einem Lieferwagen eine Detonation aus. 3 Granaten wurden abgefeuert. Weitere Einzelheiten nun von Margarete Limberg aus London. Inzwischen hat sich die IRA, die irisch-republikanische Armee, zu dem Raketenangriff auf Downing Street Number 10 bekannt. Das hat hier allerdings kaum noch überrascht, denn die Antiterroreinheit von Scotland Yard war schon sehr früh zu dem Schluss gekommen, dass dieser Terroranschlag auf das Konto der IRA und nicht etwa das arabischer Terroristen geht, wie man zunächst hätte vermuten können. Es waren ja in den letzten Wochen immer wieder Drohungen aus Bagdad zu vernehmen gewesen, dass Saddam Hussein den Krieg nach Europa tragen wolle. Und noch gestern hatte Radio Bagdad verschlüsselte Aufrufe an Terroristen gesendet. Aber dieser Anschlag heute trägt ganz eindeutig die Handschrift der IRA. Ähnliche Attentate hat es in den letzten Jahren in Nordirland immer wieder gegeben. Die These, die IRA könne womöglich im Auftrage arabischer Terroristen gehandelt haben, gilt Sicherheitsexperten hier als wenig wahrscheinlich, obwohl es Kontakte der IRA zu palästinensischen Terrorgruppen gibt und die IRA ihr Waffenarsenal zum größten Teil aus libyschen Beständen erhalten hat. Dass die IRA direkt das Nervenzentrum der britischen Politik und dies aus allernächster Nähe anpeilen konnte, obwohl die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Wochen massiv verschärft wurden, hat in Großbritannien äußerste Beunruhigung ausgelöst. Obwohl der Anschlag zum Glück relativ glimpflich ausging, sind die Politiker in Whitehall schockiert. Eine der 3 aus einem weißen Lieferwagen abgefeuerten Raketen explodierte direkt im Garten von Downing Street No. 10, wenige Meter vom Kabinettsaal im Erdgeschoss entfernt, in dem zu diesem Augenblick das Kriegskabinett über den Golfkrieg beriet. John Major, durch glückliche Umstände dem mörderischen Anschlag entkommen, demonstrierte typisch englische Gelassenheit, als er vorschlug, man solle doch besser nebenan fortfahren und die Parole ausgab, Business as usual. Aber davon kann keine Rede sein. Schließlich ist auch der britische Premierminister überzeugt davon, dass das Ziel dieses Anschlags die Ermordung des Kabinetts war. Allerdings werde man sich nicht einschüchtern lassen, versicherte er heute Nachmittag im Unterhaus. Die IRA hat heute bewiesen, dass sie präsent ist, und sie hat ihr Hauptziel erreicht, enorme Publizität, die den Golfkrieg zunächst in den Hintergrund rückte, und eine tiefgreifende Verunsicherung des britischen Establishments. Natürlich diskutiert man nun, wie dieser Anschlag überhaupt möglich war. Der Innenminister hat eine gründliche Revision der Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Aber man ist sich klar darüber, dass es 100-prozentige Sicherheit nie geben wird, es sei denn, man baut das Regierungsviertel mitten im Zentrum der Hauptstadt zu einer Festung aus. Und diese Absicht hat niemand. Vielen Dank nach London, vielen Dank Margarete Limberg. Im Golfkrieg setzen die Luftstreitkräfte der Anti-Irak-Koalition ihre Angriffe auf Irak und das besetzte Kuwait fort. Seit Kriegsbeginn vor 3 Wochen flogen die Alliierten nach eigenen Angaben rund 52.000 Einsätze. Frage an Ulrich Tilgner in Amman: Was kann denn nach 52.000 Einsätzen von Irak und Kuwait noch übrig sein? Herr Gärtler, noch sehr, sehr viel, aber es ist natürlich auch unglaublich viel zerstört worden. Die Ölindustrie des Iraks liegt da nieder und das ist natürlich in dem drittölreichsten Land der Welt eine sehr, sehr große Industrie. Die Fabriken, vor allen Dingen die Rüstungsfabriken, sind zerstört worden. Die Straßen sind zum großen Teil jetzt zerstört. Die Brücken werden immer weiter angegriffen. Es sind zentrale Brücken in Bagdad und auch im Süden des Landes bereits völlig zerstört. Es ist so, dass ja bei diesen Angriffen sehr, sehr oft Wohngebiete getroffen worden sind, aber man kann eben nicht sagen, dass systematisch Wohnviertel zerstört worden sind, sondern es sind immer Ergebnisse von Fehleinschlägen gewesen. So wurden ja heute in Bagdad zum Beispiel 6 Menschen getötet, als Raketen auf eine Brücke abgefeuert worden waren. Die Brücke wurde nicht getroffen, aber in der Nähe liegende Häuser am Tigrisufer. Es waren neben diesen 15 Toten dann noch weitere 15 Menschen verletzt worden. Von da aus ist die Zerstörung sehr, sehr groß und es wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis der Irak wieder aufgebaut werden kann, sollte es nicht sogar noch zu noch größeren Zerstörungen kommen. Denn die Briten haben heute angekündigt, Herr Tilgner, dass nun eine neue Phase der Luftkämpfe beginne, um die Bodenoffensive vorzubereiten. Wie weit ist man damit denn nun bereits? Der Kommandeur der britischen Truppen hat gesagt, wir sind in einer Übergangsperiode vom Luft- zum Bodenkrieg. Ich glaube, das ist eine sehr präzise Beschreibung. Sie haben ja schon gesagt, dass es 57.000 Einsätze gegeben hat der Luftwaffe. Die Schwerpunkte haben sich verlagert. Es waren ja wirtschafts- und strategische Ziele im irakischen Hinterland. Jetzt sind es mehr und mehr Ziele im besetzten Kuwait, die Truppenstellungen an der saudi-arabischen Front. Heute sind allein 600 Einsätze gegen diese Truppen geflogen worden. Und diese Tendenz wird weiter zunehmen. Der britische Kommandeur hat dann noch gesagt, wenn der Bodenkrieg richtig bevorsteht, dann wird es eine weitere Zunahme dieser Luftangriffe geben. Bisher sei das Ganze noch eher normaler Alltag gewesen. Man kann sich vorstellen, dass dann wahrscheinlich Tausende von Einsätzen in wenigen Stunden geflogen werden, um dann den Landangriff zu starten. Wann er stattfinden wird, weiß man nicht. Ich glaube, es werden wahrscheinlich noch 1-2 Wochen sein. Noch eine kurze Frage zum Schluss. Die Ölpest im Persischen Golf ist ja ein wenig in den Hintergrund getreten und die Gefahr, die von ihr ausgeht, immer noch nicht gebannt. Wie kommen die Experten damit voran? Eigentlich sehr, sehr schlecht. Es ist ja so, Herr Gärtler, dass die verschiedenen Ölteppiche in unterschiedliche Richtungen getrieben sind. Der nach Süden abgedriftete Teppich wird bekämpft, er wird zum Teil aufgesogen, auf ihn werden Chemikalien abgeworfen. Aber das eigentlich große, verseuchte Ölgebiet vor der kuwaitischen Küste liegt in der Kampfzone und da können eben solche Maßnahmen nicht ergriffen werden. Und das ist eine ganz schlimme Entwicklung, weil dieses Öl sich jetzt weiter verteilt, mit dem Wasser mischt, die Küste völlig verteert hat. Aber es gibt ja nicht nur den Ölteppich, es gibt brennende Raffinerien und es gibt brennende Ölquellen. Wahrscheinlich hat der Irak in den vergangenen Stunden weitere Ölquellen in Brand gesprengt. Schönen Dank für diesen Bericht heute Abend, Ulrich Tilgner in Amman. In Paris meldete sich heute Abend Staatspräsident François Mitterrand zu Wort. Er kündigte den Beginn der Bodenkämpfe zur Befreiung Kuwaits noch für diesen Monat an. Aus der französischen Hauptstadt informiert Wolfgang Kurzian. Wieder einmal wurde heute Abend in Frankreich eine jener Pressekonferenzen des Staatspräsidenten François Mitterrand landesweit übertragen, die er mit jenen 4 Fernsehjournalisten abhält, die immer die richtigen Fragen stellen. Eine Inszenierung also, die anstelle der nur für die ganz dramatischen Vorgänge vorgesehenen Rede an die Bürger steht. Mehr noch als was er sagte, zählt heute die Tatsache, dass der Präsident es zu sagen für angebracht hielt. Die Funktion dieser Veranstaltung beruhte darin, die Franzosen auf die Eskalation des Krieges vorzubereiten, auf die Härte und Grausamkeit einer Operation zu Lande. Bisher ist ja kein Franzose bei Kampfhandlungen im Golf umgekommen. Mitterrands nochmalige Rechtfertigung, für das Völkerrecht mit Waffengewalt einzutreten, soll wohl auch auf den Tod französischer Soldaten gefasst machen, wobei daran zu erinnern ist, dass Frankreich nur Fremdenlegionäre, Berufs- und Zeitsoldaten auf der arabischen Halbinsel stehen hat, nicht aber Wehrpflichtige. Der Landkrieg ist freilich nicht die einzige Eskalation, die Mitterrand andeutete. Indem er auf die internationalen Verträge hinwies, die den Alliierten den Einsatz von ABC-Waffen verbieten, erinnerte er an die Eventualität, dass Saddam Hussein sein chemisches Potenzial einsetzt. Nicht weniger aufschlussreich die Ausführungen Mitterrands über die Kriegsziele. Hier kommt er offenbar den Amerikanern entgegen. Mit der alleinigen Räumung Kuwaits ist es nicht getan. Grenzen und Souveränität des Landes müssten garantiert sein. Die totale Unterwerfung des Iraks bleibt aber nach wie vor nicht angestrebt. Um dieses Ziel, einen Frieden in Gerechtigkeit, ein System gegenseitiger Sicherheit zu erreichen, rekurrierte Mitterrand wieder auf die Erfordernis internationaler Nahostkonferenzen, nahm dabei aber auch die Festlegung der letzten WEU- und EPZ-Tagung in Paris auf, dass der Reichtum Arabiens gerechter verteilt werden müsse. Schwelgende Saudis und Kuwaitis, darbende Palästinenser und Ägypter, auch dies muss nach Auffassung der Europäer überwunden werden, soll die Lunte vom Pulverfass Nah- und Mittelost entfernt werden. Es war das 11. Mal, dass sich Mitterrand wegen des Golfes über Bildschirm und Radio landesweit äußerte. Beim vorletzten Mal, am Abend des 16. Januar, hatte er in einer direkten Ansprache an die Bürger mit den Worten Les Armes au Palais die wenige Stunden später ausgebrochenen Kampfhandlungen angekündigt. Sein letztes Journalistengespräch diente der Korrektur des Verteidigungsministers, dass Frankreich durchaus auch Ziele im Irak angreifen werde. Der Minister trat wenig später zurück. Die heutige Veranstaltung deutet auf den Ausbruch der Kämpfe zu Lande hin, was ohnehin in der Logik des Krieges liegt, denn im März machen Sandstürme Operationen nahezu unmöglich. In Washington sind unterdessen Verteidigungsminister Cheney und Generalstabschef Paul ins Flugzeug gestiegen, um an die Front, jedenfalls nach Saudi-Arabien, zu reisen. Zuvor hatten Cheney und Paul aber noch dem Kongress Rede und Antwort zu stehen, Gieselherr Sorge fasst zusammen. Bevor Pentagon-Chef Cheney und General Paul an die Golffront abflogen, standen sie im Kongress, wie auch Außenminister Baker, zu aktuellen Fragen Rede und Antwort. Bei ihrem Besuch in Saudi-Arabien wollen sich Cheney und Paul einen genauen Überblick über die militärische Lage verschaffen. Ihre Rückkehr wird nicht vor Sonntag erwartet. Doch ihr Urteil wird für Präsident Bush entscheidend sein, ob und wann er den Befehl für einen Landkrieg gibt. Denn der Landkrieg scheint unvermeidlich, nachdem der amerikanische Präsident selbst eingeräumt hat, die Luftoffensive alleine würde zur Befreiung Kuwaits nicht genügen. Nunmehr in der vierten Kriegswoche und bei 52.000 Lufteinsätzen der Alliierten stellt sich die Frage, wann der Landkrieg beginnt. In Washington gab es zahlreiche Vermutungen und Hinweise, dass eine Bodenoffensive unmittelbar bevorstünde, doch Verteidigungsminister Cheney klang eher abwartend, als er vor den Kongressvertretern darauf hinwies, dass weiterhin schwere Hürden zu überwinden seien und mit mehr Opfern zu rechnen sei, harte Zeiten ständen bevor, das war auch Außenminister Bakers Botschaft. Allerdings machte Verteidigungsminister Cheney darauf aufmerksam, dass für die US-Truppen im Golf keine Rotation vorgesehen sei. Das beste Programm, um den Wüstenkoller zu vermeiden, erklärte er, wäre eben, den Krieg möglichst schnell hinter sich zu bringen. Außenminister Baker sprach auch schon von der Nachkriegszeit, als er vor dem Außenpolitischen Senatsausschuss die Gründung einer regionalen Wiederaufbaubank anregte, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau im Rahmen einer Friedenslösung im Nahen Osten voranzutreiben. Baker bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten Irak nicht zerstören, sondern später an der Stabilisierung der Golfregion mitbeteiligen wollten, allerdings ohne Saddam. Der Golfkrieg überschattete andere politische Bestandsaufnahmen in Washington. Baker, Cheney und Powell nahmen in den Kongressausschüssen auch zu dem sich abkühlenden Verhältnis zur Sowjetunion Stellung. Wie der Außenminister unterstrich, warten die Vereinigten Staaten bei der Unterzeichnung des Abrüstungsvertrages bei den konventionellen Waffen erst einmal ab, da sich die Sowjetunion widersprüchlich verhalte. Cheney nannte die Aussichten für die Rüstungskontrolle ungewiss und betonte, dass die Sowjetunion noch immer das einzige Land darstelle, das den Vereinigten Staaten gefährlich werden könne. Dem müssten die USA auch weiterhin Rechnung tragen. Generalstabschef Paul brachte es auf die Formel, die Sowjetunion sei jetzt und auch in Zukunft das einzige Land, das die Vereinigten Staaten in weniger als 30 Minuten zerstören könne. Die Hauptgefahr von der Sowjetunion gehe heute von ihrer inneren Zerrissenheit aus, erklärte Verteidigungsminister Cheney, und da müsse man abwarten. Wirtschaftlich stehe das Land jedenfalls vor dem Kollaps, es frage sich nur noch, wann dieser erfolge. Kreml jedoch an Macht und Einfluss retten, was, wenn überhaupt, noch zu retten ist. Hoffen und beten im Baltikum, ungewisse Zukunft, hält Gorbatschow seine Generale in Schach. Die Esten vor ihrem Referendum, Lossagung von Moskau oder nicht. Reportage aus dem Land von Hermann Krause. Tallinn, das einstige Reval, ist die nördlichste, sicherlich auch die schönste der drei baltischen Hauptstädte. In diesen Wintertagen im Februar aber zeigt sich auch Tallinn grau in grau. Der wenige Schnee, der gefallen ist, bleibt nur in den Parkanlagen liegen, so auch im Umkreis des Parlaments, einem schlossähnlichen Gebäude. Auch in Tallinn hat man befürchtet, die sowjetische Armee wolle den obersten Sowjet stürmen und besetzen. Deshalb hat man den Vorplatz des Parlaments bereits vor 2 Wochen mit dicken Betonblöcken umgeben. Diese Mauer aber ist nicht der einzige Schutz. Graue Granitblöcke versperren bereits die Auffahrten, aber irgendwie hat man den Eindruck, die Steine liegen schon ewig dort. Touristen flanieren an ihnen vorbei, Kinder spielen Verstecken. Der Alltag hat die Verteidigungsanlagen zur Normalität werden lassen. Aus einem Burgfenster ist ein Oboenkonzert von Mozart zu hören. Selbst das eigens gemalte Verkehrsschild, Durchfahrt für Panzer verboten, beunruhigt niemanden mehr. Die Esten sind ein ruhiges Volk. Ich lebe hier seit 1979, ich bin Rentnerin. Hier herrscht Ordnung. Als ich noch gearbeitet habe, waren wir hier alle zusammen, Russen, Ukrainer und Esten. Eine Diskriminierung sehe ich nicht. Wir leiden alle gleich. Dass sich die Lage in Estland entspannt hat, ist zurückzuführen auch auf das Verhandlungsgeschick von Parlamentspräsident Arnold Rüütel. Zu Präsident Gorbatschow hat der ehemalige Chef der estnischen Kommunistischen Partei ein ausgesprochen gutes Verhältnis. Schrille Töne hat er bisher vermieden. Im ständigen Kontakt mit Moskau erhielt Rüütel sogar die Zusage, dass bald Verhandlungen über die vollständige Unabhängigkeit aufgenommen werden können. Weniger emotionalisiert als sonst im Baltikum scheint auch die Bevölkerung von Estland zu sein. Anti-Gorbatschow-Plakate wie in Riga oder Vilnius, wo Gorbatschow als blutiger Zar dargestellt wird, finden sich nicht in Tallinn. Nur hin und wieder versteckt Moskau feindliche Losungen. Zu der Frage, ob sich die Ereignisse von Lettland oder Litauen in Estland wiederholen könnten, meint Paul Melk vom Präsidium des Obersten Sowjet. Такие события, как в Литве, в принципе, возможны везде на той территории, которая находится. Ich glaube, dass solche Ereignisse wie in Litauen überall auf dem Gebiet der Sowjetunion möglich sind. Dennoch halte ich es für unwahrscheinlich, dass sich dasselbe hier in Estland wiederholen kann. Die Reaktionen in aller Welt, auch hier in der UdSSR, und der Grad des Widerstandes, dies alles zwang Moskau, seine Taktik zu ändern. Hinzu kommt noch, dass sich die Position und das Kräfteverhältnis in der Führung in Moskau immerzu ändert. Glücklicherweise sind bei uns hier in Estland die moskautreuen Kräfte nicht besonders stark. Bei der Suche nach einem dritten Weg zur Erreichung der Unabhängigkeit zeigt Estland nicht nur Flexibilität, sondern auch den steten Willen, den bisherigen Kurs fortzusetzen. So will der Oberste Sowjet Estlands auch das bevorstehende Referendum verstanden wissen, nämlich als Bestätigung seiner bisherigen Politik. Die Frage an die Bevölkerung lautet, sind sie für oder gegen eine unabhängige Regierung Estlands? Dazu Rein Tamme, der Vorsitzende der Kommission für Verteidigungsfragen im Obersten Sowjet. Nun, zuerst einmal führen wir am 3. März ein Referendum durch. Für uns ist dies eine neue politische Erscheinung. Im vorigen Jahr waren wir noch gegen jede Art von Referendum. Damals sagte ich, es kann nur ein Referendum zu der Frage geben, ob das Volk Estlands in die Sowjetunion eintreten will oder nicht. Heute sind die Bedingungen ganz anders. Nun hat Gorbatschow sein Referendum angekündigt und damit zugestanden, dass die Sowjetunion sich verändert. Wir geben jetzt den Wählern die Möglichkeit, die politische Linie des Obersten Sowjet Estlands zu unterstützen. Wenn wir eine positive Antwort bekommen, und daran zweifle ich nicht, ist dies für unsere Politik ein zusätzliches Mandat. FBI untersucht nach eigenen Angaben gegenwärtig mehr als 30 sogenannte Hassverbrechen. Die Angst wächst in Großbritannien, wächst in Frankreich vor Zusammenstößen zwischen rassistischen weißen Gruppen und den Moslems im Land. Daniel Cohn-Bendit vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt. Was beobachten Sie? Nimmt auch die Toleranz der Deutschen ab im Umgang mit Arabern? Also das ist natürlich schwer zu messen und es wäre überheblich von mir, das genau sagen zu können. Ich glaube, dass die Situation in Deutschland nicht so schlimm ist wie in den Ländern, die Sie eben zitiert haben, denn wir haben ja weniger Araber hier. Wir haben, das sind eine kleine Minderheit, die Mehrheit der Muslime sind türkische Abstammung und die Türken sind emotional anders, sagen wir, impliziert in dieser Auseinandersetzung als die Araber oder die Palästinenser. Beginnen wir mit dem Tag am Golf aus Amman, Marcel Pott. Der amerikanische Verteidigungsminister Dick Cheney und sein Generalstabschef Colin Powell beraten in Saudi-Arabien mit dem Befehlshaber der US-Streitkräfte General Norman Schwarzkopf über die militärische Lage im Kriegsgebiet. Den Hintergrund für dieses Treffen bilden Überlegungen hinsichtlich des Zeitpunktes einer Bodenoffensive gegen die irakischen Besatzungstruppen in Kuwait. General Schwarzkopf hat offenbar, um Spekulationen über den angeblich bevorstehenden Landkrieg zu dämpfen, betont, es sei verfrüht, einen möglichen Termin ins Auge zu fassen. Verteidigungsminister Cheney erklärte darüber hinaus, das Bemühen, die Verluste auf amerikanischer Seite so gering wie möglich zu halten, stehe für Präsident Bush ganz oben an, wenn es zu entscheiden sei, wann die Bodenoffensive beginnen solle. Der Kommandeur der britischen Truppen in Saudi-Arabien, General de la Billière, hatte bereits am Donnerstag gesagt, die Alliierten befinden sich gegenwärtig in einer Übergangsphase zwischen Luftkrieg und einem unvermeidlichen Landkrieg. Unvermeidlich erscheine der Landkrieg deshalb, weil der irakische Herrscher Saddam Hussein ein Mann sei, der Menschenleben wie Devisen benutze, um das zu kaufen, worauf es ihm ankomme. Unterdessen haben die Alliierten ihre Luftangriffe auf die in Kuwait eingegrabenen irakischen Armeen einschließlich der Eliteeinheiten der Republikanergarde intensiviert. Saddam Hussein hat mehr als 500.000 Soldaten seiner 1 Million Mann zählenden Armee in Kuwait und im Südirak in offenbar gut geschützte Verteidigungsstellungen gebracht. In Jordanien haben Abgeordnete und Kabinettsmitglieder verärgert auf die amerikanische Ankündigung reagiert, Washington werde die Finanzhilfe für das Königreich einer Überprüfung unterziehen. Das ehemalige Kabinettsmitglied Abdelkarim Kabariti sagte gegenüber der ARD in Amman, es werde nicht funktionieren, wenn die USA den Druck auf Jordanien noch weiter erhöhten. Man beobachte mit großer Sorge, dass die USA die Jordanier offenbar strangulieren wollten. Der amerikanischen Mitteilung war eine Rede von König Hussein von Jordanien vorausgegangen, in der er die USA scharf angegriffen und sich quasi auf die Seite des Irak gestellt hatte. Der jordanische Monarch, im Westen für seine gemäßigte Politik in der Vergangenheit geschätzt, hatte den Amerikanern vorgeworfen, einen ungerechten Krieg zu führen, dessen Ziel die Zerstörung des Irak sei. Im Zentrum der jordanischen Hauptstadt Amman strömten heute nach dem Freitagsgebet mehrere tausend Menschen zusammen, die pro-irakische Transparente und ein Modell der irakischen Scud-B-Rakete trugen. Mit Parolen wie »O Saddam, erschüttere Tel Aviv mit Giftgasbomben« oder »Tod für Amerika« drückte die Masse ihre Solidarität mit dem Irak aus und forderte die jordanische Regierung auf, das Volk zu bewaffnen, damit es an der Seite der irakischen Brüder kämpfen könne. Im Golfkrieg konzentriert sich im Moment alles auf die Frage, wann die alliierten Truppen mit den Bodenkämpfen beginnen werden und welche Dimension die blutige Schlacht annehmen wird. Den vielfältigen Spekulationen hat Verteidigungsminister Cheney heute unmittelbar nach seiner Ankunft in Riad entgegengehalten, die Voraussetzungen für die Bodenoffensive seien gegeben. Demnach steht die weitere Eskalation des Krieges wohl unmittelbar bevor. Eskalation insofern, als der Gebrauch nicht konventioneller Waffen einkalkuliert wird. Nachdem die ersten irakischen Soldaten desertierten, soll die irakische Armee nun nach Angaben des saudi-arabischen Chefkommandanten General Sultan sogenannte Exekutionsbataillone gebildet haben, die weitere Desertionen irakischer Soldaten verhindern sollen. Jeder, der versucht, zum sogenannten Feind überzulaufen, soll sofort erschossen werden. Unterdessen haben die alliierten Streitkräfte ihre Zermürbungstaktik gegen die irakischen Truppen mit noch massiveren Luftangriffen fortgesetzt. Wir beginnen mit der Lage am Golf, ein Bericht zum Tage von Marcel Pott. Der amerikanische Verteidigungsminister Dick Cheney und sein Generalstabschef Colin Powell beraten in Saudi-Arabien mit dem Befehlshaber der US-Streitkräfte General Norman Schwarzkopf über die militärische Lage im Kriegsgebiet. Den Hintergrund für dieses Treffen bilden Überlegungen hinsichtlich des Zeitpunktes einer Bodenoffensive gegen die irakischen Besatzungstruppen in Kuwait. General Schwarzkopf hat offenbar, um Spekulationen über den angeblich bevorstehenden Landkrieg zu dämpfen, betont, es sei verfrüht, einen möglichen Termin ins Auge zu fassen. Verteidigungsminister Cheney erklärte darüber hinaus, das Bemühen, die Verluste auf amerikanischer Seite so gering wie möglich zu halten, stehe für Präsident Bush ganz oben an, wenn es zu entscheiden sei, wann die Bodenoffensive beginnen solle. Der Kommandeur der britischen Truppen in Saudi-Arabien, General de la Villière, hatte bereits am Donnerstag gesagt, die Alliierten befinden sich gegenwärtig in einer Übergangsphase zwischen Luftkrieg und einem unvermeidlichen Landkrieg. Unvermeidlich erscheine der Landkrieg deshalb, weil der irakische Herrscher Saddam Hussein ein Mann sei, der Menschenleben wie Devisen benutze, um das zu kaufen, worauf es ihm ankomme. Unterdessen haben die Alliierten ihre Luftangriffe auf die in Kuwait eingegrabenen irakischen Armeen, einschließlich der Eliteeinheiten der Republikanergarde, intensiviert. Beginnen wir also mit dem Krieg am Golf. Nach einem Bericht der Londoner Times wächst nun im Irak selbst die Unzufriedenheit mit dem Diktator. An Häuserwänden seien Parolen wie »Nieder mit Saddam« zu lesen und Einberufene würden sich dem Militärdienst entziehen. Der Diktator selbst gibt sich kämpferisch, greift aber auch jede Gelegenheit auf, neue Verbündete zu gewinnen, zum Beispiel Iran. Aus Amman berichtet Marcel Pott. Der irakische Herrscher Saddam Hussein hat in schriftlicher Form auf die Initiative des iranischen Staatspräsidenten Rafsanjani zur Beendigung des Krieges am Persischen Golf geantwortet. Rafsanjani hatte sich als Vermittler zwischen den USA und dem Irak angeboten, vorausgesetzt, Saddam Hussein erkläre vorab seine Bereitschaft, Kuwait zu räumen. Saddams Schreiben hat der stellvertretende irakische Premierminister Sadun Hamadi in Teheran überreicht, der bei seiner Ankunft lediglich sagte, die irakische Führung habe den iranischen Vorschlag sorgfältig geprüft, bevor sie sich zu einer Entscheidung entschlossen habe. Diplomaten in der Region rechnen indes nicht damit, dass Saddam Hussein auf die Vorstellungen von Präsident Rafsanjani eingeht, da dies eine Aufgabe des annektierten Kuwaits durch Bagdad als Vorleistung für Friedensgespräche bedeuten würde. Unterdessen berät die amerikanische Militärspitze in Saudi-Arabien mit Blick auf eine mögliche Bodenoffensive über die Lage im Kriegsgebiet. Bei dem Treffen zwischen US-Verteidigungsminister Dick Cheney, seinem Generalstabschef Colin Powell und General Norman Schwarzkopf, dem Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte am Golf, geht es um die Erarbeitung von Entscheidungshilfen für Präsident Bush, der den Zeitpunkt eines Landkrieges auf breiter Front gegen die irakischen Besatzungstruppen in Kuwait bestimmen muss. Dabei genießt das Bemühen Washingtons, so wenig Eigenverluste hinzunehmen wie möglich, nach Darstellung von Verteidigungsminister Cheney, oberste Priorität. Das irakische Regime konzentriert sich im Rahmen der von den Staatsmedien verbreiteten Propaganda auf den Vorwurf, die Alliierten bombardierten vorsätzlich und gezielt Wohngebiete und Bevölkerungszentren im Irak. Mit der Behauptung, durch die alliierten Luftangriffe kämen vor allem Frauen, Kinder und alte Männer ums Leben, will das Regime in Bagdad die eigene Bevölkerung bei der Stange halten. Nach Berichten westlicher Korrespondenten, die am Freitag aus dem Irak nach Amman zurückgekehrt sind, gibt es in Bagdad erste Anzeichen dafür, dass die irakische Bevölkerung beginnt, Saddam Hussein für ihre beklagenswerte Situation verantwortlich zu machen und sich darüber hinaus Kriegsmüdigkeit verbreitet. Eine offizielle syrische Zeitung hat heute die irakische Bevölkerung aufgerufen, Saddam Hussein zu ermorden, um dem Krieg ein Ende zu setzen. Wörtlich war in dem Leitartikel von Al-Thawra zu lesen, die Armee und das Volk im Irak müssten Saddam kaltblütig liquidieren, damit das Blutvergießen in dem geliebten arabischen Bruderland aufhöre. Syrien gehört neben Ägypten und Marokko zu den arabischen Staaten, die Truppen nach Saudi-Arabien entsandt haben und die Expansionsgelüste von Saddam Hussein kategorisch ablehnen. Der britische Außenminister Douglas Hurd beendete heute seinen Besuch in Kairo mit der Feststellung, ein künftiger Sicherheitsplan am Golf sei Sache der Region. Die Situation sei nicht mehr wie 1945. Diesmal müssten die Pläne und Ideen von den Nahoststaaten selbst kommen. Dazu aus Kairo Thilo Kössler. Nach Ansicht des britischen Außenministers Douglas Hurd kann es nicht Sache des Westens sein, Pläne für eine Nachkriegsordnung im Nahen Osten vorzulegen. Die Gestaltung eines regionalen Sicherheitskonzepts am Golf liegt allein in den Händen der arabischen Staaten, sagte Hurd nach seinen Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak in Kairo. Man könne Ratschläge geben und praktische Hilfe leisten, aber eine Rückkehr zu einer besonderen britischen Verantwortung für die Sicherheit der Golfstaaten sei ausgeschlossen, sagte Hurd wohl mit Blick auf die koloniale Vergangenheit seines Landes in der Region. Er sicherte zu, dass die britischen Truppen den Golf verlassen würden, wenn der Krieg vorüber sei. Die Zukunft hänge dann völlig von den Wünschen und Vorstellungen der Staaten in der Region ab, so Hurd. Die Äußerungen des britischen Außenministers decken sich völlig mit der Position des ägyptischen Präsidenten. Denn auch Mubarak hat immer wieder betont, dass die fremden Truppen vom Golf abziehen müssten, wenn der Krieg vorüber sei. Und dass die arabischen Staaten danach selbst die Entwicklung eines regionalen Sicherheitskonzepts und einer stabilen Nachkriegsordnung in die Hand nehmen müssten. Mit diesen Forderungen versucht Mubarak der wachsenden Kritik auch in seinem Lande zu begegnen. Der Krieg gegen den Irak diene vornehmlich den Vereinigten Staaten unter Durchsetzung ihrer eigenen Interessen in der Region. Folglich wies auch Douglas Hurd nochmals darauf hin, dass der Konflikt am Golf ein Befreiungskrieg sei, wie er sagte. Albaville ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen, doch zunächst in die Sowjetunion. Mit harschen Worten hat der sowjetische Historiker Vjatcheslav Datschitschew den neuen Kurs Gorbatschows kritisiert. Gorbatschow sei auf dem besten Weg, sich in einen sowjetischen Deng Xiaoping zu verwandeln. Datschitschew spielte damit auf die blutig niedergeschlagene chinesische Demokratiebewegung im Juni 1989 an. Unterdessen trotzt die litauische Bevölkerung den Einschüchterungsversuchen Moskaus. Die gestern durchgeführte Volksbefragung, die die Unabhängigkeitserklärung von vor einem Jahr bestätigen sollte, muss als voller Erfolg gewertet werden. Weitere Informationen dazu von Roland Haug aus Vilnius. Mit geradezu überwältigender Mehrheit hat sich die litauische Bevölkerung für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion ausgesprochen. Nach den Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden der Wahlkommission votierten über 90% der litauischen Wahlbürger für die Eigenständigkeit der Baltenrepublik. Nur 6,5%, sehr wahrscheinlich Angehörige der russischen und polnischen Minderheit, sprachen sich gegen die Unabhängigkeit aus. Fast 3% der abgegebenen Stimmen waren ungültig. An der Abstimmung hatten sich über 84% der etwa 2,6 Millionen Stimmberechtigten beteiligt. Der litauische Präsident Landsbergis hat zu dem Ergebnis mit den Worten Stellung genommen. Die Mehrheit der Bevölkerung Litauens hat keine Angst mehr. Heute haben die Litauer einen großen Schritt nach vorn getan. Es besteht nun in Litauen, aber auch in den anderen baltischen Republiken die paradoxe Situation, dass sowohl die Regierung in Vilna als auch die Moskauer Zentrale die Rechtsoberhoheit für sich beanspruchen. Litauen beruft sich dabei auf das Völkerrecht und auf die demokratische Legitimation durch die Bevölkerung. Die Zentralregierung in Moskau kann sich nur auf ihren imperialen, kolonialen Rechtsanspruch stützen. Dabei sollte sie sich einmal an ihre eigenen Beschlüsse erinnern. Selbst die KPdSU hat die früher nur schönfärberisch dargestellte Nationalitätenfrage schon kritisch unter die Lupe genommen. In einer auf dem letzten Parteikongress im Juli 1990 verabschiedeten Resolution hatte sie erklärt, dass die Sowjetunion entsprechend den stalinistischen Vorstellungen über einen streng zentralistischen Einheitsstaat entstanden sei. Zahlreichen Völkern sei gewaltsam ihre Staatlichkeit geraubt worden. Da seien doch ganze Nationalitäten deportiert worden, hieß es da. Gerade so, als ob man es mit Völkern auf Rädern zu tun habe. Dabei sei nicht nur die natürliche und soziale Umwelt vieler Völker zerstört, sondern auch ihre eigentümliche Kultur vernichtet worden. Doch dieser weißen Erkenntnis sind keine Flügel gewachsen. Obwohl Gorbatschow diesen Beschluss des 28. Parteikongresses voll mitgetragen hatte, setzte heute alles daran, diesen unrechtmäßig entstandenen Staat unter Einsetzung sämtlicher Machtmittel zu erhalten. Gorbatschow verlangt, dass Litauen und die anderen baltischen Staaten zuerst zur Verfassung der UdSSR zurückkehren. Erst dann können über einen unabhängigen Staat verhandelt werden. Also erst zurück und dann vorwärts. Nach Auffassung der Regierung in Vilna gibt Gorbatschow damit zu erkennen, dass ihm die Stabilität und Einheit des Imperiums, so wie er es von Stalin, Khrushchev und Brezhnev übernommen hat, über alles geht. Die Generale, ohne deren Unterstützung Gorbatschow sich nicht an der Macht halten kann, verlangen von ihm, dass er das Sowjetimperium ohne Abstriche zusammenhält. Eines ihrer Mittel besteht nun darin, mit aggressiven Aktionen die litauische Bevölkerung weiter einzuschüchtern. Und nun zum Krieg am Golf. Verteidigungsminister Cheney und sein Generalstabschef Powell werden am Abend von Riad nach Washington zurückkehren. Danach wird von Präsident George Bush eine Entscheidung über den Beginn der Bodenoffensive erwartet. Einzelheiten zur Visite in Saudi-Arabien von Gisela Sorge. Ob, wann oder wie die Bodenoffensive beginnt, darüber schwieg sich US-Verteidigungsminister Dick Cheney bei seiner abschließenden Pressekonferenz in Riad aus. Der Präsident solle seine Erkenntnisse schließlich nicht aus der Zeitung erfahren. Aber als Fazit seines zweitägigen Golfbesuchs mit Generalstabschef Paul hielt Cheney fest, Saddam Hussein ist nicht mehr in der Lage, in diesem Krieg das Blatt zu wenden. Die Alliierten haben sich bisher erfolgreich durchgesetzt. Von einer Pause oder einem Waffenstillstand halte er nichts. Jetzt gehe es darum, das Ziel, die Befreiung Kuwaits zu erreichen, das würde massiv weiterverfolgt. Der Pentagon-Chef gab sich nach den Gesprächen mit den Kommandeuren zurückhaltend. Ihn habe jedoch die Größe der irakischen Streitkräfte beeindruckt, sagte er, ebenso ihr Stehvermögen während der Luftoffensive. Doch nunmehr sei die irakische Armee nicht mehr die viertgrößte der Welt, dazu seien die ihr beigebrachten Verluste zu groß. Dennoch warnte Cheney davor, an ein schnelles Kriegsende zu glauben, die Iraker seien immer noch für Überraschungen gut. Es könne weiterhin SCAD-Angriffe geben, die C-Waffen seien ebenso nicht völlig vernichtet. Für die Alliierten ist es daher angebracht, weiter auf der Hut zu sein. Der amerikanische Verteidigungsminister vermied es, auf die kursierenden Meldungen einzugehen, dass viele Militärführer am Golf von einer verfrühten Bodenoffensive abrieten und noch weitere 4 Wochen Zeit für Bombenangriffe verlangten, um die irakischen Streitkräfte noch mehr zu schwächen. Cheney machte lediglich darauf aufmerksam, dass eine Bodenoffensive nur gemeinsam mit weiteren Luftangriffen stattfinde und die militärische Führung dabei ein entscheidendes Mitspracherecht besäße. Welche Ratschläge und neuen Hinweise er für den amerikanischen Präsidenten mit nach Hause bringt, darüber schwieg sich der US-Verteidigungsminister aus. Sein Kurzbesuch am Golf mit dem Generalstabschef ließ alles offen, wann möglicherweise mit dem Beginn des Landkrieges zu rechnen ist. Das war zu erwarten, denn dadurch könnte sonst das Überraschungsmoment für die Amerikaner verloren gehen. Cheney bemühte sich eher, aufgrund der immer wieder genannten und nun schon täglich erneuerten Erfolgsbilanzen, allzu große Erwartungen für einen raschen Landkrieg oder ein baldiges Kriegsende zu dämpfen. Ob das gespielt und Teil der Verwirrungstaktik oder echt ist, kann nur mit Vermutungen bedacht werden. Fest steht vorläufig nur, die USA halten sich alle Optionen im Golfkrieg offen. Im Golfkrieg sind die PLO und die Palästinenser die bisher größten Verbündeten Saddam Husseins. In Israel hatte man daher zu Beginn des Krieges befürchtet, dass sie Saddam Hussein zu Hilfe kommen würden. Als Schutzmaßnahme verhängte der jüdische Staat daher eine Ausgangssperre in den besetzten Gebieten. Diese dauert nun schon seit 3 Wochen an, mit zum Teil extremen Folgen für die betroffenen Palästinenser, die auch ihre Arbeitsplätze in Israel verlassen mussten. Seit den frühen Morgenstunden deutet sich nun eine Wende an. Aus Jerusalem ein Bericht von Peter Philipp. In den besetzten Gebieten hätte gestern eigentlich Generalstreik sein müssen. So wie man bisher schon seit Ende 1987 Monat für Monat am 9. des Beginns der Intifada gedacht hatte.